Und warum habe ich es ihr gesagt? Warum habe ich es ihr nur mitgeteilt?« rief er nach einem kurzen Augenblick voll Verzweiflung aus und sah sie mit grenzenloser Qual an. »Nun erwartest du eine Erklärung von mir, Sonja. Du sitzt da und wartest. Ich sehe es doch. Aber was soll ich dir sagen? Du wirst doch nichts davon verstehen und bloß vergehen vor Schmerz um mich. Nun weinst du und umarmst mich wieder. Und warum umarmst du mich? Weil ich es selbst nicht ertragen habe und gekommen bin, um eine Last auf einen anderen abzuwälzen. Du sollst auch leiden, damit es mir leichter ist. Kannst du denn solch einen Schuft wie mich lieben?« »Leidest du denn nicht auch?« fuhr Sonja auf. Wieder überflutete wie eine Welle das Gefühl von vorhin seine Seele und machte sie auf einen Augenblick weich. »Sonja, ich habe ein böses Herz, merkte das. Damit kann man vieles erklären. Ich bin auch darum hergekommen, weil ich böse bin. Es gibt solche, die nicht hergekommen wären. Ich aber bin ein Feigling und ein Schuft. Aber lassen wir das. Das ist es nicht. Jetzt gilt es zu reden. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll.« Er hielt inne und überlegte. »Tja, da ist nichts zu wollen, wir sind zu verschieden, passen nicht zueinander. Warum bin ich hergekommen? Das werde ich mir nie verzeihen.« Nein, es ist gut, dass du hergekommen bist«, fiel ihm Sonja schnell ins Wort. »Es ist besser, dass ich es weiß, viel besser.« Er sah sie mit Schmerz an. »Wer weiß, vielleicht ist es auch wirklich so«, sagte er, als hätte er es sich überlegt. »Also dann hör zu. Siehst du, ich wollte ein Napoleon werden. Deshalb habe ich gemordet. Nun, begreifst du es jetzt?« »Nein«, flüsterte Sonja naiv und schüchtern. »Aber sprich nur, sprich. Ich werde schon verstehen. Ich werde für mich alles verstehen«, redete sie ihm zu. »Wirst du es verstehen? Nun gut, wir wollen sehen.« Er schwieg und überlegte lange. »Die Sache ist die. Ich habe mir eines Tages folgende Frage gestellt. Wie, wenn zum Beispiel an meiner Stelle Napoleon gewesen wäre und wenn er, um seine Karriere zu beginnen, weder Toulon noch Ägypten noch den Übergang über den Mont Blanc gehabt hätte, sondern statt all dieser schönen und monumentalen Dinge wäre nur irgendeine lächerliche Alte, die Witwe eines kleinen Beamten dagewesen, die man hätte ermorden müssen, um aus ihrem Koffer Geld zu klauen, der Karriere wegen, verstehst du?«